Ja, bei mir zu Gast heute Manfred Zimmel, hallo. Hallo Tarek. Du bist Börsenastrologe und du hast mich also angemailt. An dieser Stelle auch gleich die Aufforderung an alle anderen Hörer, die glauben oder eine Sendung mit mir machen wollen und über irgendein interessantes Thema sprechen können. Freue mich jederzeit sehr darüber, wenn irgendjemand mich anmeldet. Du hast es gemacht. Und dein Thema ist Planet X. Das ist ein Thema, das mich schon seit Jahren eigentlich interessiert. Nie so recht wusste, was ist dran. Es gab ja schon eine Sendung darüber mit Peter Stachel über die Sumerer und Sitchin, wo ja dieses Thema natürlich relativ zentral ist. Über den Herrn werden wir halt auch noch reden, also über Sitchin. Und du bist also Börsenastrologe. Jetzt ist meine Frage an dich, wie ist dein Werdegang generell und was, um Himmels Willen, macht ein Börsenastrologe? Also ein Börsenastrologe verbindet zwei Themen, die so nach der Meinung vieler Menschen eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Börse und Astrologie. Also ich bin studierter Betriebswirt an der Wirtschaftsuniversität Wien. Habe ich studiert und habe mich parallel zu meinem Studium die ganze Zeit eigentlich dafür interessiert, für sagen wir mal, Grenzthemen. Und insbesondere für die Astrologie. Im späteren Stadium meines Studiums kam ich dann auf die Idee, hier eine Diplomarbeit zu schreiben, ein Thema Astrologie und Wirtschaft. Da habe ich dann eine Untersuchung durchgeführt, und zwar Konkursunternehmen und erfolgreiche Unternehmen, wie sich die astrologisch unterscheiden. Es war eigentlich sehr erfolgreich und ja, ich habe das dann weiter verfolgt, habe noch eine Dissertation begonnen über Astrologie in der Personalauswahl, die ich aber dann nicht fertigstellen konnte. Und nach meinem Zivildienst habe ich dann einen Börsenbrief gegründet. Das heißt, der Börsenbrief läuft fast ausschließlich über Internet. Ich gebe Prognosen heraus, so im Schnitt ein, zweimal in der Woche zum Börsengeschehen, also nicht in Aktienmärkte, auch alle anderen Märkte. Und ja, es funktioniert momentan recht gut. Entschuldigung, also dein Studium war jetzt was genau? Betriebswirtschaft. Betriebswirtschaft, okay. Und ja, das ist, also ich arbeite auch mit einer Kombination von konventionellen Methoden, herkömmliche fundamentale Analyse, technische Analyse, wenn Sie sich ein bisschen mit der Börse auskennen. Und dann auch andere Methoden, Numerologie, Zyklen, das heißt alles, was Einsichten in die Börsenwelt anbietet und sich dann prognostisch auch verwerten lässt. Okay, also das heißt, du versuchst aufgrund astrologischer Ereignisse den Gang der Wirtschaft, der Weltwirtschaft irgendwo vorherzusagen, oder? Genau, also ich schaue, wie hängt das zusammen, was im Kosmos passiert, mit dem, was auf der Erde passiert, das ist Astrologie allgemein. Und wenn man es anwendet auf Gebiete wie Psychologie, das wäre dann die normale psychologische Astrologie, und dann eben Börsenastrologie oder Wirtschaftsastrologie wäre dann so der Überbegriff. Okay, und wie lange beschäftigst du dich jetzt schon mit dem Thema Planet X? Mit Planet X beschäftige mich eigentlich erst seit knapp 2 Jahren. Das war so Mitte 2001, als ich in einem Forum auf dieses Thema gestoßen wurde. Es war zunächst einmal ein rein, sagen wir, akademisches Interesse. Das heißt, es hat sich sehr interessant angehört. Und das war eigentlich dann gleich der Schock zu Beginn, was ich dann gelesen habe vom russischen Premierminister Primakov, der im September 2000 gesagt hat, er erwartet für das Jahr 2003 einen massiven Bevölkerungsrückgang in Russland und es ist sogar die Existenz Russlands bedroht. Das Merkwürdige war, er gab keinerlei Hinweise darauf, warum dies so sein sollte. Das ist natürlich eine ungeheuerliche Aussage. Also stellen wir uns vor, unser Bundeskanzler Schüssel würde jetzt sagen, ja, liebe Österreicherinnen und Österreicher, in 3 Jahren gibt es vielleicht Österreich gar nicht mehr in dieser Form und es gibt einen massiven Bevölkerungsrückgang. Das würde wahrscheinlich jeden aufschrecken. Und von den Journalisten, die das kommentiert haben, diese Pressekonferenz, die übrigens gemeinsam mit der Opposition war, das heißt, es war kein politisches Spiel, keine Intrige. Die Journalisten haben einige Spekulationen angeboten über die Schuldenproblematik, die könnte zu diesen Folgen führen. Ist natürlich sehr, sehr weit hergeholt. Also Russland ist natürlich wirtschaftlich in sehr schlechtem Zustand, hat massive Schulden, aber das führt nicht dazu, dass es zu einem massiven Bevölkerungsrückgang kommt und schon gar nicht innerhalb eines Jahres. Also die zweite Hypothese war dann noch, es ist der Bevölkerungsrückgang auch hier. Das wirkt sich wahrscheinlich aus auf Sicht von etlichen Jahrzehnten, aber auch wiederum nicht in einem bestimmten Jahr. Und das war für mich der Einstieg in diese Problematik. Also ich dachte mir, ich wusste, dass die Russen sind in vielerlei Hinsicht führend auf wissenschaftlichem Gebiet. Hier muss irgendetwas dran sein. Das heißt, diese Verbindung war mir klar. Es hat wahrscheinlich etwas zu tun mit diesen Veränderungen, mit den Erdveränderungen und auch mit den Veränderungen im Sonnensystem, die vorgehen. Und habe mich dann begonnen, eben vor knapp 2 Jahren damit zu beschäftigen und habe seither eigentlich so ziemlich alles gelesen oder angehört, vor allem in amerikanischen Radioshows, was es dazu gibt, um mir hier eine Meinung zu bilden. Okay, ich meine, es könnte natürlich auch sein, dass Primakov damals schon gewusst hat von den Plänen der amerikanischen Regierung, die, glaube ich, in der Form damals schon so existiert hat. Ich glaube, es war nach der Wahl Bushs. Wahl, unter Anführungszeichen. Vielleicht ist auch dieser Krieg damit gemeint gewesen. Mhm. Das war für mich der Einstieg. Also ich glaube, das war nur ein einziges Faktum. Es gibt sehr viele mehr an Hintergrundinformationen, die da reinspielt. Also ich weiß nicht, wo wir beginnen. Oder. Das war aber nur der Einstieg. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Und wir kommen dann wieder und werden dem Ganzen dann genauer auf den Zahn fühlen. Sie hören Crop FM und das Thema der heutigen Sendung ist der 10. Planet. Mein Gast ist Manfred Zimmel, ein Börsenastrologe. Und okay, also du bist ja davon überzeugt, dass also dieser Planet existiert. Das ist ja eine Kontroverse jetzt mindestens 10 Jahren, glaube ich, oder länger, eigentlich seitdem Sitchin mit seiner These kam, aufgrund der Übersetzungen dieser sumerischen Schriften, dass es einen 10. Planeten gibt. Die Sumerer haben an und für sich sehr detailliertes Wissen über unser Sonnensystem gehabt. Die Frage natürlich, warum sollen sie sich gerade da geirrt haben, wobei das ja zentrales Element ihrer Mythologie ist, dieser 10. Planet. Dennoch gibt es ja relativ wenig greifbare Beweise dafür. Greifbar, zumindest kenne ich keine. Ich habe da natürlich bei Weitem nicht so genau nachgeforscht wie du. Warum bist du davon überzeugt, dass es tatsächlich stimmt, dass es diesen 10. Planeten gibt? Was hat dich letztendlich davon überzeugt? Also die Suche nach dem 10. Planeten zieht sich eigentlich schon mindestens über 100 Jahre. Neptun wurde entdeckt vor etwa 150 Jahren. Und es war bald klar, es muss noch einen größeren Himmelskörper da draußen irgendwo geben, der Bahnstörungen verursacht. Dann wurde Pluto 1930 entdeckt. Und es stellte sich bald heraus, Pluto war einfach zu klein, um diese Unregelmäßigkeiten erklären zu können. Dann gab es auch in der astronomischen Fachliteratur über Jahrzehnte diese immer wieder die Planet X Artikel und Hypothesen dazu. Ernst wurde es dann eigentlich erst in den 80er Jahren. Da hat ein sehr bekannter amerikanischer Astronom, und zwar der Dr. Robert Harrington, das ist der Chef des US Naval Observatory, das heißt wirklich ein sehr führender Astronom, hat sich auf die Suche gemacht. Er hat mit Hilfe eines Modells berechnet, wo dieser Planet wahrscheinlich zu finden sein müsste. Und seiner Meinung nach war es die Gegend Skorpion-Schütze, die am wahrscheinlichsten war und mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit die Gegend Stier, das heißt genau gegenüberliegend. Das heißt, er fuhr dann, gibt es auch die Artikel dazu, 1988, 1991, wurden die veröffentlicht und er fuhr dann Anfang der 90er Jahre mit einem Teleskop, eigentlich mit einem relativ kleinen, mit einem 20 Zentimeter Teleskop nach Neuseeland, um ihn dort zu sichten. Und das Merkwürdige ist, man hat eigentlich nachher nie wieder etwas davon gehört. Das heißt, in wissenschaftlichen Kreisen ist es ja üblich, es wird berichtet, positiv oder negativ. Das gab es nicht. Das heißt, er veröffentlichte nichts mehr dazu und starb dann sehr überraschend an Krebs. Wie übrigens auch sehr viele Ufologen. Ja. Und das hat natürlich auch wiederum einige Spekulationen entstehen lassen, warum er so plötzlich gestorben ist und warum hier keine Ergebnisse berichtet wurden. Und in jüngster Zeit kam wieder von russischer Seite, und zwar von Dr. Valery Uvarov, die Bestätigung, dass Russland den 10. Planeten verfolgt. Das war jetzt erst Anfang Februar, wo er das offiziell bestätigt hat. Und zwar dieser Uvarov ist ein sehr hoher russischer Beamter und Wissenschaftler. Er ist der Leiter der russischen Sicherheitsakademie, nur zwei Hierarchieebenen unter Präsident Putin. Das heißt, wenn man wirklich, das ist die Frage, was man jetzt als Beweis akzeptiert, aber diese offizielle Bestätigung ist schon einmal ziemlich beeindruckend. Es gibt auch in der News-Sektion einen Link auf diese Norlog Space Probe Story, also eine russische Sonde, die diesen 10. Planeten angeblich fotografiert hat. Hat das was damit zu tun oder ist das ein Hoax, das Ganze? Meiner Meinung nach ist es ein Hoax. Es könnte natürlich richtig sein, eine tatsächliche Fotografie, aber ich glaube es nicht. Mhm. Das heißt, es gibt auch keinen Weg, um das irgendwie jetzt zu verifizieren. Okay. Das heißt, die Russen sind da eigentlich relativ interessiert an diesem ganzen Ding. Warum die Amerikaner nicht? Warum hört man eigentlich aus Amerika? Wobei man auch dazu sagen muss, dass es ja immer wieder Stories gibt bei CNN Space etc., dass man eben vermutet, dass es noch einen braunen Zwerg gibt. Das rührt auch von der Tatsache, dass in unserer Galaxis fast nur Binärsysteme existieren. Das heißt, wo also Sonnensysteme aus zwei sich umkreisenden Sonnen bestehen. Unser Sonnensystem daher ein sehr seltenes, unäres System wäre. Und man vermutet aus regelmäßig aus der Oortcloud herausgeschlagenen Meteoren eigentlich, dass wahrscheinlich oder dass eine Möglichkeit besteht, dass da ein brauner Zwerg, das heißt ein erloschener Stern, unsere Sonne noch umkreist. Dennoch habe ich so das Gefühl, dass also in Amerika eigentlich keine besondere Bereitschaft besteht, darüber zu sprechen. Warum ist die in Russland größer? Ja, ich glaube, der große Unterschied ist die Freizügigkeit in den Informationen. Also ich denke mir, dass auch hier die Amerikaner in Wirklichkeit führend sind in der Forschung zum Planeten X. Aber die Russen deutlich freizügiger in der Informationsfreigabe. Und in den USA gibt es vor allem Professor James McKinney, das ist ein Astrophysiker, der wegen seiner revolutionären Theorien, vor allem über Kometen, von der Uni geflogen ist und der für mich eigentlich jetzt da die Autorität ist auf dem Gebiet. Und es gibt auch, also wenn man vor allem mit Amerikanern kommuniziert und haben schon manche gehört über den 10. Planeten und die meisten fällt dann dazu ein, zetatalk.com, genau, Nancy Leader. Nancy Leader ist ja auf Coast to Coast schon zu Gast gewesen. Genau, Wild Ball. Mhm. Und ist ja für mich ein ziemliches Kuriosum. Was gibt euch über die Frau zu sagen? Ja, also Zeta Talk ist eine Seite, die angeblich Informationen von Außerirdischen an uns Menschen weitergibt. Also ein richtiges Seitenimperium mit etlichen tausend Webpages. Eine von vielen solcher Seiten, muss man ja da dazu sagen. Aber sicher die umfangreichste. Mhm. Und Nancy Leader hat da eigentlich, sagen wir mal, die Informationsführerschaft erlangt in den letzten Jahren. Das heißt, sie haben sich sehr lange eingeschossen auf dieses Datum. 2003, also vor allem Mai 2003, wo dieser 10. Planet zurückkehren sollte, das heißt, sein Perihel erreicht seinen sonnennächsten Punkt. Nun, ich habe die Seite auch von Anfang an verfolgt. Ich wusste lange nicht, was ich davon halten soll. Es war mir klar, dass Zetatalk.com, wer sich auch immer dahinter verbirgt, tatsächlich über Insider-Informationen besitzt. Zum Beispiel in den Kommentaren nach dem 11.09., da habe ich 2 Tage oder 3 Tage nachher schon sagen wir mal über die verschwörungstheoretischen Hintergründe in Anführungszeichen gelesen. Und es dauerte Monate, bis das im Rest des Internets eigentlich so recherchiert worden war. Aus meiner Sicht ist Zetatalk wirklich Propaganda, vor allem der US-Regierung. Und eigentlich auch wurde hier der Beweis schon erbracht. Und zwar diese Bilder, die da angeblich von Amateurastronomen stammen, wurden in Wirklichkeit von der NASA aufgenommen, wie eine bestimmte Bildkodierung gezeigt hat. Der offensichtliche Sinn ist, man wollte hier eine große, also erstens mal die Informationsführerschaft gewinnen, indem falsche Informationen und das Volk gebracht werden, gemischt mit richtigen Informationen. Und hier im Mai 2003 folgt dann die vorprogrammierte große Enttäuschung, um die Menschen wegzubringen von dem, was wirklich kommt. Das heißt, dass es im Grunde schon stimmt, dieses Szenario, nur eben nicht so, nicht von den Koordinaten, die sie angegeben haben, nämlich im Stier-Orion-Bereich, nicht von der zeitlichen Dimension her und auch nicht von den Auswirkungen. Das heißt, so nach dem Motto, wer das zweite Mal Feuer schreit, dem glaubt man nicht mehr. Genau. Also, okay. Das heißt, man, was ist aber die Motivation des Ganzen? Warum könnte jemand daran Interesse haben, dass die Öffentlichkeit eine Warnung diesbezüglich nicht mehr ernst nimmt? Und was würde denn eigentlich passieren? Vielleicht sollte man dann noch kurz darauf eingehen, was ist denn vorher oder was glaubt man denn, dass passiert? Also welche Bahn hat dieser Planet etc.? Aber vielleicht erst einmal, warum möchte man eigentlich diese Sache so ins Lächerliche ziehen und warum möchte man eigentlich, dass das keiner mehr ernst nimmt, deiner Meinung nach? Die Auswirkungen, die man erwarten kann, sind sehr dramatisch. Er hat eine sehr elliptische Umlaufbahn von etwa 3600 bis 3700 Jahren, kann aber schwanken zwischen 3,5 und 4000 Jahren. Das heißt, das deckt sich mit den Sumerern und wir haben übrigens auch ein Titelbild bei der Ankündigung der heutigen Sendung, die deiner Seite entnommen ist, wo also diese elliptische Bahn skizziert ist. Genau, und bei jeder Rückkehr, das heißt, jedes Mal, wenn der Nibiru, so haben ihn die Sumerer genannt, seinen sonnennächsten Punkt erreicht, kommt es im Sonnensystem und natürlich dann auch auf der Erde zu massiven Kataklysmen. Am dramatischsten war es wahrscheinlich vor circa 3 Übergängen, das heißt vor gut 11 oder 12.000 Jahren maximal. Und das war die sogenannte Sintflut. Das, was wir alle kennen, das, was ja angeblich ein Mythos ist, findet man aber in allen Überlieferungen also in den Mythenschätzen von 250 Kulturen weltweit. Inzwischen gibt es ja für das eigentlich schon ziemlich eigentlich geologische Beweise, glaube ich, sogar von dieser. Aber okay, ja. Ja, also das war diese Auslösung vor 3 Übergängen war wahrscheinlich die weitaus dramatischste, aus welchem Grund auch immer. Das heißt, es ist ja wahrscheinlich der Erde sehr nahe gekommen oder gab es sonst spezielle Auswirkungen oder Interaktionen. Das weiß man eigentlich nicht so genau, aber es war sehr dramatisch und hat wahrscheinlich damals 90% oder 95% der Menschheit getötet und auch einen Großteil der Vegetation vernichtet. Und wahrscheinlich auch die existierende Hochkultur ausgelöscht. Genau, und auch die Hochkulturen, die eigentlich in voller Blüte waren, wieder zurückgebracht ins Steinzeitalter, ins Höhlenalter. Das heißt, es kommt bei jedem Übergang zu Erdbeben, zu massivsten Überschwemmungen, zu Vulkanausbrüchen, auch teilweise bis hin zu magnetischen Veränderungen. Das heißt, es kann gehen bis zum Sprung des magnetischen Pols oder sogar des Rotationspols. Zum Beispiel hier gibt es das Mastodon, das ist ein sehr griffiges Beispiel. Man hat in Sibirien gefunden, das Mastodon, das ein, ja, so in einem subtropischen Klima gelebt hat, und man hat auch in seinem Magen subtropische Kräuter gefunden, Gräser, die noch nicht verdaut waren. Nun muss man sich vorstellen, erstens, wo gibt's in Sibirien subtropische Kräuter? Vielleicht wurden die ja importiert, wer weiß es schon. Und dann, wenn dieses Mastodon diese frisst, wie kann es innerhalb von Stunden so schnell gefrieren, dass die Kräuter im Magen unverdaut bleiben? Hier muss es also zu einer ganz dramatischen Veränderung im Erdklima gekommen sein, wahrscheinlich zu einem Sprung des Rotationspols. Das heißt, vorher war eben dieses Mastodon irgendwo in Äquatornähe und nachher war es dann eben schon relativ nahe beim Pol, und daher ist es dann innerhalb kürzester Zeit gestorben und erfroren. Naja, und was du jetzt vorher da genannt hast an Anzeichen, also bis hin, dass sich der magnetische Pol umkehrt, Erdbeben, Vulkanausbrüche, die sehen wir alle, ja. Überschwemmungen. Also insofern, ja. Es gibt in den letzten Jahren, tut sich hier extrem viel, vor allem die Sonnenaktivität hat Levels erreicht, die man nie zuvor beobachtet hat. Ja, wir sind jetzt quasi fast im dritten Peak. Also wir haben alle 11 Jahre eine erhöhte Sonnenaktivität und das, da hat man meistens einen Höhepunkt. Und wir hatten jetzt schon mal einen zweiten und es zeichnet sich fast der dritte jetzt ab. Ne? Und wenn man den Solarmonitor auf Club FM verfolgt, dann sieht man auch, dass die Sonne in den letzten Tagen äußerst aktiv war. Ne? Ja. Wobei auch hier sogar diese Daten ziemlich sicher noch frisiert sind. Das ist ein eher kafkaesker Zustand. Es gibt mittlerweile schon eine Community weltweit, sitzen vor den Schirmen, versuchen die Informationen real-time zu bekommen, weil nur dann haben sie eine Chance, die Originaldaten wirklich zu erhalten, weil die Daten nämlich dann nach Stunden oder Tagen frisiert werden. Das heißt, zum Beispiel berichten dann Leute, sie haben auf dieser Erdbebenseite gefunden, tausende Erdbeben, Mini-Erdbeben in Alaska, und die waren dann plötzlich weg und Anfragen dazu blieben unbeantwortet. Ähnlich, wenn man vergleicht jetzt amerikanische und japanische Daten zur Sonnenaktivität, dann sind die japanischen noch wesentlich dramatischer. Auf der Ebene, und wir hören zum Beispiel, dass der Treibhauseffekt für die Klimaänderungen verantwortlich sein soll. Diese Theorie vom Treibhauseffekt ist entweder völlig falsch oder sie erklärt vielleicht 5-10% der Klimaveränderungen. Am Mars schmelzen nämlich die Polkappen doppelt so schnell als auf der Erde. Und da gibt es bekanntlichermaßen keine intelligenten Wesen mit Schadstoffausstoß. Ebenso am Pluto. Der Pluto ist mittlerweile, also hat schon sein Perihel erreicht, bewegt sich wieder von der Sonne weg, sollte eigentlich auskühlen, hat aber auch in den letzten Jahren deutlich an Oberflächentemperatur gewonnen. Ja, das ist interessant. Also unser Sonnensystem, es tut sich irgendwas. Ja, ja. Was wir jetzt im Sonnensystem beobachten, ist jenseits aller Norm. Ja. Und da gibt es einige sehr gute Forschungspapiere, zum Beispiel von Professor Dimitriev. Wir stehen an einem Punkt, wo sich diese Prozesse sehr zu beschleunigen scheinen. Kurz vor der Pause jetzt vielleicht, übrigens, hallo an alle Chatgäste. Franzl und Martin sind da, es sind wahrscheinlich mehrere da, aber die beiden haben sich schon geoutet. Und Franzl stellt die Frage, wie lange dauert der Einfluss des 10. Planeten auf die Erde, wenn er unsere Umlaufbahn kreuzt? Und dann natürlich viele sagen, eine circa 3 Tage dauernde Finsternis voraus. Das ist diese, ich glaube, es ist eine biblische Voraussage. Wie lange würde so ein Einfluss dauern? Der Einfluss ist eigentlich schon seit Jahrzehnten sichtbar. Und da nimmt der eigentliche Einfluss sicher einige Wochen bis Monate. Das heißt, solange er dann in der Nähe der Erde ist. Ob es jetzt wirklich zu einem Stillstand der Erdrotation kommt, das ist fraglich, aber sicherlich möglich. Das heißt, wenn die Erde stillstehen würde, würde eben eine die eine Hälfte wäre auf der Sonnenseite, die andere auf der Nachtseite, und die Menschen, die auf der Nachtseite sind, würden das als eine Finsternis von einigen Tagen erleben, also eine sehr lange Nacht. Wie kann es zum Stillstand der Erdrotation kommen? Nun, dieser 10. Planet hat sicherlich die mehrfache Erdmasse, das heißt, er ist der stärkere. Und wenn er wirklich ein brauner Zwerg ist, dann muss er noch eine wesentlich größere Masse haben, wahrscheinlich sogar größer als Jupiter. Ja. Und wenn er der Erde sehr nahe kommen würde, könnte sich die Erde für zumindest kurze Zeit mehr am Nibiru orientieren als an der Sonne. Mhm. Hier wären verschiedene Effekte denkbar, auch dass sich die Erdachse etwas verschiebt oder eben, dass die Erdrotation kurz zum Stillstand kommt. Okay, keine sehr erfreulichen Aussichten hier, aber gut, wir machen jetzt eine kurze Pause. Und im dritten Teil möchte ich dann eben auf diese weiteren Beweise, die es gibt, eingehen. Auch auf der Vatikan hat sich dazu auch schon geäußert, etc. Ja. Sie hören Crop FM und das Thema ist der 10. Planet. Ich bekam gerade einen Anruf und wurde darauf hingewiesen von Peter Stachel, dass in Eckenberg gerade eine offenbar sehr interessante Ausstellung zu diesem Thema stattfindet. Und zwar Turm zu Babel heißt die. Also wenn irgendjemand in Graz wohnt, dann kann er sich die jetzt anschauen. Und es gibt ja diesen Professor Tollmann, ich weiß nicht genau, wie er heißt, der ja sich da in einem Schloss verschanzt, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Der sagt, dass also dieses Sintflutereignis vor ca. 11.000 vor Christus aufgrund von Kometeneinschlägen oder nicht Kometen, Asteroideneinschlägen passiert ist. Nur bei diesen ganzen Dingen geht sich das meistens nicht ganz aus mit diesen drei Umläufen. Wie siehst du das jetzt eigentlich? Also was stimmt da nicht? Stimmt da die Umlaufzeit nicht? Stimmt die Datierung dieses Ereignisses vor 11.000 Jahren oder wann auch immer nicht? Oder? Kometenbahnen sind sehr schwer berechenbar und sie verändern sich auch mit jedem Umlauf. Das heißt, es ist zum Beispiel möglich, dass sich der Komet bei einer Annäherung, also dass er zum Beispiel mit Jupiter, dem massereichsten Planeten, so interagiert, dass er plötzlich in eine etwas engere Umlaufbahn kommt. Darum glaube ich, es wäre auch gut möglich, dass er zum Beispiel dass vor drei Umläufen die Umlaufzeit noch wesentlich größer war, 4.000-5.000 Jahre. Das ist relativ schwer nachzuverfolgen. Okay, das heißt, es kann durchaus sein, dass einfach diese Datierung nicht so genau ja. Franzl schreibt da im Chat, Beweis für die Umpolung des Magnetfelds der Erde. Am mittelatlantischen Graben kann man wechselnde Polarität der rechts und links liegenden erstarrten Lavaauswürfe messen. Mhm. Das heißt, daran kann man sehen, dass also das wissenschaftlich ja wird die magnetische Umpolung mittlerweile voll bestätigt. Und was ich ja weiß, befinden wir uns gerade mitten in einer magnetischen Umpolung. Genau. Das heißt, das Magnetfeld unserer Erde ändert sich gerade. Das ist ja. Ja. Der Jupiter hat in den letzten Jahren sein Magnetfeld bereits verdoppelt. Das ist auch interessant in diesem Zusammenhang. Freidenker, jetzt kommen die Meldungen vom Chat schon langsam rein, haben die derzeitigen seismischen Aktivitäten am Südpol etwas mit Nibiru oder dem Planeten X zu tun? Wahrscheinlich schon, ja. Professor McKenney hat berichtet, es gab vor einigen Jahren, und ich glaube es war 2001 oder 2000, gab es eine Expedition zum Südpol, um genau das zu erforschen, und die Forscher starben bald darauf an Krebs. Das heißt, sind auch wiederum Dinge nicht so gelaufen wie erwartet. Aber genaueres kann ich eigentlich dazu nicht momentan sagen, also die Details. Okay, ich habe natürlich auf deiner Seite, die sehr gut gemacht ist und auch verlinkt ist von der Ankündigung aus, auf der es also sehr viele interessante Informationen gibt, gegraben und bin da unter anderem darauf gestoßen, dass auch der Vatikan darauf hingewiesen hat bereits. Was gibt es da zu sagen? Mhm. Ja, also Pater Martin Malacci, der ist mittlerweile verstorben, war ein sehr hoher Kirchenmann, einer der wenigen Papstvertrauten. Und er hat 1997 gesagt in einer Radioshow, dass sich das, was sich uns aus dem Weltall annähert, in den nächsten 5 bis 10 Jahren von sehr großer Bedeutung sein könnte. Also das wäre dann circa 2002 bis 2007. Und auch, dass das der Grund ist, warum der Vatikan das Observatorium ausgebaut hat und mit der NASA zusammenarbeitet. Entschuldigung, das war Malachi, war das? Oder? Malachi. Pater. Pater, ja, okay, Malachi nennt ihn. Also Malachi. Malachi hat in der Art Bell immer genannt, also auf Englisch. Okay, das wäre sehr interessant, aber das ist ein Exorzist, ne, der inzwischen verstorben ist. Ne? Mhm. Okay. Ja, hochinteressanter Mann eigentlich. Ja. Ja. Also er hat sehr, genau in dieser Radiosendung hat er sehr herumgedrückt, wie er das formulieren soll. Er sagt ja, also die Führer, die höchsten Führer auf der geopolitischen Ebene sind darüber informiert, aber es ist ihre Einstellung, so ungefähr diese nicht, diese Erkenntnisse teilen lässt. Das heißt, er hat das etwas unklar formuliert, aber ich glaube, es geht um den Sinn. Das heißt, auf der höchsten politischen Ebene, wie zum Beispiel Primakov und auch sicher natürlich der US-Präsident und der britische Premierminister, die sind informiert darüber, was passieren wird. Auch wenn es natürlich momentan keiner genau prognostizieren kann. Erstens wann, weil Kometen eben so schwer vorhersehbar sind. Und natürlich auch die Auswirkungen. Was wirklich passieren wird, genau, kann auch nicht seriös prognostiziert werden. Okay, aber warum herrscht da offenbar dann eine... Warum möchte man das Ganze vertuschen? Wo ist eigentlich jetzt da, wer kann daraus dann einen Gewinn ziehen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also, du sagst, dass also Nancy Lieder und die ganze Zeta-Talk-Seite im Grunde ein geschickt gemachtes Manöver sind, um dann, wenn man dann irgendjemand zum zweiten Mal Feuer schreit, dass dann keiner mehr hinhört. Aber warum eigentlich? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden bis jetzt. Wenn diese Gefahr wirklich besteht, wie kann man da jetzt das Kapital schlagen, wenn man das Ganze einfach so quasi aus dem Blauen heraus passieren lässt. Es gibt ja auch auf der offiziellen Ebene einige Bemühungen, mögliche Asteroiden, Einschläge zu prognostizieren, wobei es beim Szenario des Nibiru überhaupt nicht um einen Einschlag geht. Es könnte natürlich zu einem Einschlag kommen von einem der kleinen Begleiter, der hat wahrscheinlich Dutzende oder gar Hunderte kleinere Trabanten, aber das ist wahrscheinlich nicht das zentrale Moment. Und einer dieser Teilnehmer am Forschungsprogramm hat gesagt, also es wäre sicher vernünftiger, wenn sie zu dem Schluss kommen würden, dass so etwas bevorsteht, dass es dann klüger wäre, es nicht der Öffentlichkeit zu sagen. Es würde eine Massenpanik entstehen, die Öffentlichkeit könnte damit nicht umgehen. Es würde zu einem sofortigen sozialen und ökonomischen Kollaps kommen. Das heißt, man möchte einfach jetzt diese paar Jahre noch die Stabilität aufrechterhalten, genau, und gute Geschäfte machen und dann aber die Massenpanik natürlich umso größer. Das natürlich nimmt man in Kauf. Es wird sich dann sehr dicht drängen. Und ein weiterer Grund ist der, jene, die darüber informiert sind, können sich dann, sagen wir mal, gemütlich vorbereiten, ohne Störung. Und das könnten sie im Falle, wenn jeder darüber informiert ist, natürlich nicht. Also es werden angeblich Höhlensysteme, vor allem in den USA, gebaut, aber auch in anderen Teilen der Welt, um sich davor zu schützen. Also zum Beispiel vor der Gammastrahlung oder sonstigen Einflüssen, wenn das Magnetfeld kurzzeitig zusammenbricht, dann wären Höhlen hier natürlich ein Schutz, einfach durch die, vor allem wenn sie 10, 20 oder 100 Meter unter der Erdoberfläche ist. Genau, das ist auch die Frage von Sonnenfeld. Da werden im Hintergrund der Öffentlichkeit Vorbereitungen getroffen. Wahrscheinlich schon, das ja. Hast du Martin sagt im Chat noch, wenn also die Russen wirklich am Forschen sind und und den Vorbeiflug des Planeten nichts auf den Tag berechnen können, so können doch durchaus die Vorhersagen zum Russeneinmarsch während der dreitägigen Finsternis hinzukommen. Also wir sind jetzt wieder bei diesen Prophezeiungen. Mhm. Also ich glaube, auf den Tag genau kann es momentan niemand vorhersagen. Ich glaube auch, dass diese 2003-Prophezeiung oder diese eigentlich Andeutung von Primakov auf dem damaligen Wissensstand basiert ist. Das war vor knapp 3 Jahren eben. Und sich Das kann sich durchaus um einige Monate oder Jahre verschieben nach hinten. Vor allem ab dem Zeitpunkt, wo der Komet dann seinen Schweif ausbildet, kommt es zu einer starken Bremswirkung. Okay, wir sind jetzt fast schon am Ende und es gibt noch so viel, auf das ich eingehen möchte. Im Chat, sehr, meiner Meinung nach, sehr kluge Meldung von Sonnenfeld, und kann es sein, dass manche Regierungen eben aus diesem Grund keinen Wert auf Dinge wie Umweltschutz legen? Das natürlich, oder Krieg beginnen. Aha. Weil einfach die Infrastruktur nach dem Übergang oder nach der Passage des Nibiru, also Krieg führen wird nachher kaum mehr möglich sein, weil die Infrastruktur zerstört ist. Zumindest zu einem Großteil. Also man kann, so wie die USA, sicherlich keinen Angriffskrieg mehr führen. Und ich glaube, dass das auch damit in Verbindung steht, dass die USA unbedingt um jeden Preis jetzt einmarschieren wollten. Das wäre irgendwo ein Zeichen, neben anderen Gründen, sozusagen, dass es im Hintergrund schon pressiert oder dass hier eine gewisse Eile an der Tagesordnung ist. Mhm. Beunruhigend, was du mal da sagst, irgendwo. Aber jetzt, wenn wir jetzt auf den Irakkrieg vor ein bisschen näher eingehen. Der Irak ist ja, liegt ja im damaligen Sumerer. Mhm. Was gibt's da sonst jetzt für Parallelen? Das heißt, du glaubst, dass also dieses Drängen der Amerikaner auf diesen Einmarsch jetzt damit zusammenhängen könnte? Unter anderem. Was auch immer da jetzt passieren mag oder auch nicht. Wo gibt es da noch Parallelen eigentlich? Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass vielleicht auch Saddam Hussein Informationen hat, die er nicht weitergeben soll? Oder gibt es da noch irgendwelche Zusammenhänge jetzt damit? Oder ist es, das ist gut möglich. Also, was ich gelesen habe, sieht sich Saddam Hussein schon auch irgendwo als Nachfahre dieser Linie. Das heißt, er möchte seine Autorität teilweise auch daraus herleiten und die arabische Welt einen mit diesem Argument, wo es eigentlich zurückgeht auf die Sumere, also auf die Wiege unserer Zivilisation. Er sieht sich ja auch als die Reinkarnation Nebukadnezars. Ne? Genau, ja. Ja. Das ist ein Argument. Und das zweite ist, wo es ja schon im ersten Golfkrieg beobachtet wurde, dass die leere Wüste bombardiert wurde. Nun kann man vielleicht sagen, ja, es war wieder mal ein Fehler, so wie es auch heute noch sehr oft vorkommt. Also nichts, also dass die Präzisionsbomber das nicht einhalten können, was sie versprechen. Aber es, meines Wissens, waren es sehr großflächige Bombardements der leeren Wüste. Und es scheint so, als ob hier Artefakte vernichtet werden sollten, die über unsere Vergangenheit Aufschlüsse geben und vor allem auch, sagen wir mal, das christliche Weltbild erschüttern könnten. Also für uns Europäer ist dieses merkwürdige Gerede von das Gute gegen das Böse von Bush vielleicht sehr merkwürdig und wir nehmen es nicht ernst, aber ich glaube, dass dieser fundamentale Flügel sehr wohl das ernst meint und davon überzeugt ist. Und es könnte sich auch um ein Manöver handeln, um diese Informationen nicht zutage treten zu lassen und hier die Informationen, den Informationsfluss bei den Ausgrabungen 100% zu kontrollieren. Das heißt, wir haben also auf beiden Seiten religiöse Fanatiker. Schon, ja. Religionskriege sind sicher die schlimmsten. Aber was anderes jetzt, ich meine, alternative Erklärung für Bombardements mitten in der Wüste wäre natürlich, dass darunter Bunker liegen, ne? Natürlich, ja. Ja, also das könnte natürlich auch, ist für mich auch eher gesagt ein bisschen wahrscheinlicher, weil man weiß also, dass Deutschland im Irak umfangreichste Bunkersysteme errichtet hat. Da im Chat vielleicht noch ein paar Fragen. Ob du schon mal etwas von der Aktivierung des Merkaba-Feldes gehört hast und was Tronvalo Melchizedek sagte vielleicht etwas, siehst du da jetzt irgendwie einen Zusammenhang? Ist es jetzt so, dass wir entwicklungsgeschichtlich so quasi an einem Scheideweg stehen? Entweder wir entwickeln uns jetzt quasi sprunghaft weiter oder wir gehen den Weg jener Zivilisation, die vielleicht vor 13.000 Jahren oder vor 12.000 Jahren untergegangen ist? Also wie siehst du das? Ich glaube schon, dass es für den Planeten und für die Menschheit ein Zeichen ist, um aufzuwachen. Und glaube ich schon, dass auch hier auf einer feinstofflicheren Ebene, also nicht nur grobstofflich dann, sich ganz tiefgreifende Veränderungen ergeben werden. Womit wir jetzt am Ende der Sendung eigentlich da angelangt sind, ist es jetzt wirklich so, dass wir da auf eine Katastrophe hinsteuern, die, der wir ausgeliefert sind und der wir von der Obrigkeit oder denen, die auf diesem Planeten die Macht an sich gerissen haben, ausgeliefert sind? Oder ist das wirklich so ein negatives Szenario, das du da zeichnest? Oder siehst du da irgendwo auch ein Hoffnungsschimmer? Na, es ist, wenn man sich verdeutlicht, was es auslösen kann, dann ist es natürlich nicht so leicht, ihm etwas Positives abzugewinnen. Jeder Neuanfang hat natürlich auch den Vorteil, dass wir jetzt eine neue Weltordnung schaffen können. Also ich glaube, die meisten Menschen sind sich einig, dass es so, wie es derzeit läuft und wie derzeit die Machtstrukturen sind, dass es sehr ungerecht ist und dass andererseits diese Strukturen ohne einen externen Auslöser wohl kaum verändert werden können. Du glaubst das also nicht an die Vernunft. An die Vernunft schon, aber ich glaube, dass die Macht oder so mal das Brachiale eben leider momentan die Oberhand behält, wie man ja auch im Irakkrieg sieht. Und hier ist natürlich die Chance, das von neu aufzubauen. Und es gibt natürlich auch Meinungen, dass sich unsere Seinsform, sagen wir mal, auf ein höheres Niveau begeben wird, wie auch immer das ausschaut. Das kann man glauben oder nicht. Also ich würde sagen, man sollte mal vorsichtig davon ausgehen, dass es nicht so ist. Und wenn es dann doch so ist, dann ist es eine positive Überraschung. Ja, müssen wir da aber nicht selber was dazu beitragen. Also. Ja, das sowieso. Ja, also vorsichtig dazu, davon auszugehen, dass es nicht so ist, ist ja nicht gerade ein Beitrag, oder? Ich würde nicht damit rechnen. Das heißt, es gibt ja Menschen, die sagen, okay, wir werden dann von UFOs gerettet. Ne? Also es wird zu keinen Katastrophen kommen. Die Nibirianer, die bringen plötzlich ihren Planeten in eine andere Umlaufbahn oder was auch immer. Also auf solche Spekulationen würde ich mich auf gar keinen Fall verlassen. Na, von dem rede ich nicht. Sondern würde man eher vom... Würde ich auch nicht, ne? Ja. Okay. Ja, ich bedanke mich, dass du bei mir zu Gast warst. Wie immer ist die Zeit natürlich viel zu schnell vergangen. Und vielleicht noch kurz am Ende, in welchem Zeitraum siehst du das jetzt kommen, diesen Vorbeiflug dieses Planeten? Also ich glaube schon, dass es in den nächsten Jahren und maximal in den nächsten Jahrzehnten sein wird. Wobei natürlich es fehlt der finale Beweis oder vor allem natürlich die zeitliche Präzisierung, die fehlt jetzt noch. Und das wäre für mich dann der persönliche Auslöser, um dann aktiv zu werden. Das heißt, genau, das wollte ich noch fragen. Den Smoking Gun, wie man schon sagt, Unwort fast schon. Das heißt, einen unwiderlegbaren astronomischen Beweis, eine Aufnahme etc., die wirklich verifiziert wurde und bestätigt ist, gibt es nicht. Auch nach russischer Darlegung ist anscheinend der Beschluss gefallen, hier bald etwas rauszulassen, etwas Substanzielles. Und das dürfte dann wahrscheinlich sozusagen der große Punkt sein. Mhm. Aber momentan ist es nur eben in Einzelstatements geschehen. Also momentan haben wir Indizien, aber keine Beweise. Sehr starke Indizien, würde ich sagen. Sehr starke Indizien, aber keine. Genau. Okay. Ja, danke, Tarek, für das Gespräch. Ja, danke dir auch. Okay, ja, wir werden aber sicher wieder mal was machen, denke ich. Und jedenfalls danke, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Die nächste Sendung findet am 18.04. statt. Und in der wird wieder einmal Chris Haderer, der letzte Sendung sein Debüt hatte, mit leichten technischen Schwierigkeiten, aber okay, davon muss man zwar nicht ausgehen, aber das kann schon mal passieren bei der ersten Sendung. Nächstes Mal wird Chris Haderer eine Sondersendung zum Thema Irak gestalten. Sehr unangenehmes Thema natürlich, aber ein Thema, das wo das letzte Wort noch nicht gesagt ist auf jeden Fall und das sich im Moment nicht sehr angenehm entwickelt. Mein heutiger Telefongast ist Manfred Zimmel und wir sprechen über den 10. Planeten. Ja, Manfred, du warst schon mal bei mir zu Gast. Wir haben damals auch über den 10. Planeten gesprochen. Heute geht es also wieder darum. Du bist, du beschäftigst dich mit Astrologie und mit dem Börsengeschehen. Ja. Vielleicht, wir haben dich zwar schon einmal vorgestellt und die letzte Sendung ist auch verlinkt, aber vielleicht ein paar kurze Worte zu deiner Person. Ich habe Betriebswirtschaft studiert an der Wirtschaftsuniversität Wien und habe mich parallel durch ein Initiationsereignis, ein spontanes, habe ich mich den spirituellen Dingen zugewandt, unter anderem auch der Astrologie, die habe ich dann eigentlich parallel studiert zur Betriebswirtschaft und habe das dann im Laufe meines Studiums verknüpfen können. Das heißt, ich habe zuerst eine Diplomarbeit zum Thema Wirtschaftsastrologie verfasst und dann eine Doktorarbeit ebenfalls zu diesem Thema, die ich aber dann nicht beenden konnte. Okay. Das heißt, seither bin ich Herausgeber eines Börsenbriefs, also eines börsenastrologischen Dienstes für Trader vor allem und Anleger. Und du bedienst dich, um diese Vorhersagen oder Ratschläge zu geben, bedienst du dich unter anderem der Astrologie? Mhm. Also ich arbeite auch mit den herkömmlichen Methoden und dann natürlich zu einem guten Teil mit der Astrologie und mit anderen, sagen wir mal, prophetischen Methoden unter diesem Überbegriff zusammengefasst. Okay, welche anderen prophetischen Methoden meinst du da? Ja, es gibt zum Beispiel sehr viele Quellen, also Zukunft, sagen wir mal, Astrologie ist im Grunde eine empirische Disziplin. Das heißt, man schließt aus Mustern aus der Vergangenheit in die Zukunft. Man schaut zum Beispiel, welche Konstellation war vorhanden, als der Markt dies und das getan hat. Da hat man natürlich mehrere Fälle, bis zu hunderte Fälle, je nach der Definition der Konstellation. Also das ist eigentlich eine empirische Disziplin, wie andere auch. Und dann gibt es eben im Gegensatz dazu Disziplinen, die direkt auf die Zukunft zugreifen wollen. Das heißt zum Beispiel durch Remote Viewing oder durch verschiedene Pendeltechniken oder Kontakt mit dem Höheren selbst oder mit Engeln. Das spielt in meiner Arbeit momentan nur eine untergeordnete Rolle, aber es ist, sagen wir mal, ausbaufähig und wahrscheinlich auch notwendig für die Zukunft, weil einfach die gegenwärtige Situation die empirischen Muster, also die historische Norm, hinter sich lässt. Das heißt, das sieht man auch an den Börsen, es kommt immer mehr zu Ausnahmefällen, die sehr unwahrscheinlich sind. Das heißt, die Märkte sind genauso wie der Planet in Aufruhr und bewegen sich in eine Richtung, die natürlich jetzt noch nicht genau bekannt ist. Aber es kommt zu massiven Veränderungen, so viel ist auszumachen. Massive Veränderungen, jetzt gibt es natürlich das berühmte Jahr 2012, sprichst du auch darauf an? Oder? Schon, ja. Also in diesem Zeitraum der nächsten 9, 10, 15 Jahre? Ja, ich glaube eher, dass es das Schlüsseljahr 2013 sein wird und die Schlüsselperiode dann 2010 bis 2013. Mhm. Was glaubst du, passiert in dieser Zeit? Also ich vermute schon, dass es mit Nibiru zusammenhängt, obwohl es nicht zwangsläufig so sein muss. Nibiru, das Thema unserer heutigen Sendung, ist der 10. Planet. Das heißt, es gibt, wie mittlerweile zumindest von russischen Quellen bestätigt wird, einen 10. Planeten in unserem Sonnensystem, der eigentlich streng genommen kein Planet ist, weil er wahrscheinlich ein brauner Zwerg ist. Das heißt, das ist ein Himmelskörper mit ziemlich großer Masse, aber nicht so groß, dass eine echte Kernfusion wie auf unserer Sonne oder auf anderen Fixsternen stattfinden kann, sondern es kommt zu einer sozusagen milden Fusion. Es gibt kältere und wärmere braune Zwerge. Das heißt, das ist interessant, weil ja in unserer Galaxie man beobachtet hat, dass die meisten Sternensysteme Dualsysteme, also binäre oder dreifach Sternsysteme sind, wie zum Beispiel Sirius, was ja auch recht interessant ist, weil das wurde auch aus alten Quellen vorhergesagt und 1995 bestätigt, dass eben Sirius C existiert, der auch ein brauner Zwerg ist. Mhm. Und du sagst jetzt also, dass Nibiru, das geht also auf sumerische Quellen zurück. Ja, das ist der sumerische Name. Der sumerische Name dafür, die also vor 6000 Jahren schon ein sehr ausgeprägtes Wissen über unser Sonnensystem gehabt haben, die äußeren Planeten kannten und sogar die Farbe, glaube ich, von Neptun und Pluto, Uranus und Neptun kannten. Und aus diesen Schriften, also aus den ersten Aufzeichnungen überhaupt überliefert wurden, geht auch hervor, dass es einen 10. Planeten gibt. Genau. Und dieser 10. Planet ist ja bis jetzt noch offiziell jetzt zumindest nicht bestätigt worden. Du sagst jetzt aber, dass also russische Quellen ihn sehr wohl bestätigen. Mittlerweile schon, eigentlich erst seit diesem Jahr. Zwar vor allem der russische Sicherheitschef Dr. Valery Uvarov hat es bestätigt im Februar 2003 und dann nochmals in einem Interview im April 2003. Und das heißt, er hat bestätigt, wir verfolgen den 10. Planeten. Und ja, auch einige Implikationen. Das heißt, er beschäftigt sich unter anderem auch mit UFOs aus der Perspektive der Sicherheit. Keine blöde Idee. Ja, also er sagt, es ist ganz klar, es gibt die UFOs, nur die Frage ist, was wollen sie hier? Genau. Was ist der Zweck? Sind sie gefährlich für uns oder gibt es eine Art Kooperation, offen oder verdeckt? Und das ist auch sein Gegenstand. Da gehört natürlich, also seiner Meinung nach gehört das zusammen. Und zwar das eigentlich Interessante, das ist in diesem Artikel vom April 2003, das heißt seit unserer letzten Sendung herausgekommen. In diesem Artikel, in einem Interview, beschreibt er, dass es in Sibirien eine Art, es ist eine Anlage, es gibt eine Anlage, die nicht von Menschen erbaut wird. So viel steht fest. Das heißt, die muss außerirdischen Ursprungs sein. Man kann die Technologie nicht wirklich nachvollziehen. Man weiß, es gibt eine sehr starke Energiequelle. Und sie sind sich sicher, dass diese Anlage unserem Wohl dient und eigentlich dem Wohl des ganzen Sonnensystems. Das ist das eigentlich Bemerkenswerte. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Das heißt, in Sibirien gibt es also ein Artefakt aus alten Zeiten? Es ist kein Artefakt, es ist eine Anlage, die ja, also derzeit noch funktioniert. Ja. Wie groß ist diese Anlage? Das beschreibt er leider nicht. Er sagt, er möchte, dass unvoreingenommene westliche Wissenschaftler bei der nächsten Expedition dabei sind, um das zu berichten auch. Aber sie sind momentan noch anscheinend sehr vorsichtig mit der Informationsweitergabe, aus welchem Grund auch immer, aber zumindest diese Bestätigung ist hier. Ja, und diese Anlage soll 1908 wahrscheinlich eine größere Katastrophe verhindert haben. 1908 gab es ja diese Tunguska-Explosion. Ja. Es ist bis heute relativ, oder zumindest für die offizielle Wissenschaft, relativ unbekannt, was wirklich passiert ist. Es gab eine riesige Explosion, Lichtblitze waren das jetzt kaum physische Artefakte. Und er meint, oder seine Akademie, die er vorsteht, dass diese Anlage einen Meteoriten zerstört hat, der sonst auf die Erde aufgetroffen wäre. Nun gibt es aber bei Tunguska ja, gab es ja doch am Boden auch die Anzeichen eines Einschlags. Wie kam man die zustande? Ja, also wahrscheinlich ist es nicht ganz, also man konnte ja diesen Meteoriten nicht ganz aus der Welt schaffen. Mhm. Oder aber das war die Druckwelle oder wie? Die dann, bitte? War das die Druckwelle durch diese Explosion oder? Er ist wahrscheinlich zerkleinert worden oder auf sonstige Weise relativ unschädlich gemacht und auch abgelenkt. Das war wahrscheinlich der Hauptzweck, das Ablenken, weil diese Explosion war dann in einem Bereich, wo es auf Tausenden oder Hunderttausenden Quadratkilometern kaum Bevölkerung gibt. Mhm. Das heißt, dass hier größere Schaden abgewendet wurde. Und das wird also behauptet, dass diese Anlage quasi als Deflektorschild fungierte, oder? Ja, anscheinend hat diese Anlage sich schon Monate darauf vorbereitet, denn es wurde beobachtet, dass in den Monaten vor der Tunguska-Explosion die Tiere bereits dieses Gebiet, also jeder, der sich retten konnte, hat sich gerettet. Die Tiere haben das Gebiet verlassen. Das heißt, man findet auch heute eine stark steigende Strahlung in diesem Gebiet, vor allem in den letzten Jahren. Mhm. Und das dürfte die Parallele sein. Das heißt, anscheinend bereitet sich diese Anlage wiederum auf einen Einsatz vor. Das heißt, jetzt sieht man wieder erhöhte Aktivität. Genau. Jetzt. Die Strahlung soll mittlerweile schon sehr hoch sein. Das heißt, es gibt keine Menschen mehr im Umkreis, in einem ziemlich großen Umkreis. Die Strahlung wird beobachtet und hat sich sehr stark erhöht in den letzten Jahren. XOR schreibt im Chat, ein brauner Zwerg ist ein Überbleibsel eines Sterns. Ja, das kann ich eigentlich jetzt bestätigen, wenn ich mich richtig erinnere, der aus exotischer Materie, im Prinzip normale, aber entartete Materie, komprimierte Quanten, den hätten wir schon längst bemerkt, wenn er nur unter Anführungszeichen mehr 10 Jahre entfernt ist. Das Ding ist nämlich extrem schwer. Warum glaubst du, haben wir ihn bemerkt und das Ganze ist jetzt noch nicht an die große Glocke gehängt worden oder? Ja, indirekt bemerken wir ihn dauernd und jedes Jahr stärker. Und Astronomen haben dann, also wurde er quasi jetzt von Astronomen bereits entdeckt und unter dem Mantel des Schweigens gehüllt, oder? Ja, also nach Uvarov schon, ja. Mhm. Das heißt, du bestätigst es, dass eine Zwergsonne, also ein brauner Zwerg, ein Überbleibsel einer ehemaligen Sonne sozusagen, bemerkt werden muss. Also meines Wissens gibt es da auch unterschiedliche Theorien dazu, wie es jetzt genau dazu kommt, aber das Endergebnis ist dann relativ klar definiert. Das heißt, es würde auch Leben ermöglichen, das ist vielleicht der zentrale Punkt. Es muss nicht so heiß sein, dass kein Leben möglich ist und andererseits auch nicht so kalt, dass es auch nicht mehr möglich ist. Also du glaubst, dass auf diesem braunen Zwerg Leben möglich wäre? Also auch das hat Dr. Uvarov in seinem Interview bestätigt. Sie sind sich sicher, dass er bewohnt ist. Dass er bewohnt. Aber auch gleichzeitig, dass keinerlei Gefahr ausgeht, sondern ganz im Gegenteil, dass diese Anlage gleichzeitig auch diesen Nibiru in der Bahn hält. Eben weil er so massereich ist, es könnte das ganze Sonnensystem ziemlich in Unordnung bringen. Und diese Anlage ist nach der Meinung der Akademie dafür verantwortlich, um das zu stabilisieren. Also eine Anlage auf der Erde hält eine Zwergsonne in ihrer Umlaufbahn. Das ist mit einer Technologie, die natürlich für uns derzeit pure Science Fiction ist. Das ist klar. Aber das sind zumindest die gegenwärtigen Theorien, die er vertritt. Okay. Bleiben wir vielleicht noch ein bisschen bei den. Ich muss noch vielleicht dazu sagen, also Uvarov ist nur 2 Hierarchieebenen unter Putin, das heißt, er ist ein sehr hoher russischer Wissenschaftler und Beamter und nicht, was auch immer. Ne? Das ist halt der erste Vorwurf, der kommt. Ja. Wer ist die Quelle? Ja, ich hätte noch einen Vorwurf. Ich meine, Putin kommt aus dem Geheimdienstmilieu Geheimdienste sind nicht dafür bekannt, dass sie mit der Wahrheit rausrücken, sondern eigentlich eher mit Cover-Stories. Ausschließen kann man das nicht, aber ich glaube, dass die Wahl, also man muss auch fragen, warum sollte er das tun? Also was wäre der Nutzen, diese Geschichte zu bringen? Mhm. Also ich sehe momentan überhaupt keinen Nutzen. Mhm. Können wir natürlich sagen, den siehst du deshalb nicht, weil die andere Geschichte, die damit quasi überdeckt werden soll, ja geheim ist. Aber okay, bleiben wir vielleicht doch jetzt noch bei den Anzeichen, die es für Nibiru gibt. Mhm. Ich habe vor Jahren zum ersten Mal gelesen, dass in der Oort Cloud, so heißt es, glaube ich, das ist also ein Meteorfeld, das glaube ich, ist also am äußersten Rand unseres Sonnensystems, ich glaube 70.000 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt, dort gibt es also eine ganze Wolke von Meteoren, die muss also riesengroß sein, so wie ich das verstehe. Und in dieser werden also immer wieder, beobachtet man, wie regelmäßig, also in eine, natürlich werden aus dieser Meteorwolke immer wieder Meteore ins innere Sonnensystem durch irgendeinen Umstand gestoßen. Das passiert aber relativ zufällig, also völlig randomisiert. Und jetzt hat man aber beobachtet, dass manchmal Häufungen dieser Meteore auftreten, die da aus dieser Cloud herausgeschlagen werden und gegen das innere Sonnensystem dann gestoßen werden. Mhm. Was kannst du dazu sagen? Das ist ja auch eigentlich eine Theorie, warum das passiert, ist, dass es einen 10. Planeten gibt, ein großes Objekt, das noch unsere Sonne mit großer Umlaufzeit umkreist. Mhm. Was weißt du dazu? Ja. Also die Umlaufbahn ist natürlich extrem elliptisch, das habe ich zumindest in dieser Einführung nicht erwähnt. Das heißt, die größte Entfernung von der Sonne ist wirklich sehr weit draußen und der sonnennächste Punkt ist dann relativ nahe im Sonnensystem, wahrscheinlich zwischen Mars und Jupiter. Okay. Das ist das Erste. Und Häufung aus gewissen Gegenden war ja auch die Grundlage für die Theorien von Dr. Robert Harrington, dem bekannten US-Astronomen, der das etliche Jahre verfolgt hat, also die Theorien zu Planet X. Nämlich eine Analyse, wie zufällig gerade aus bestimmten Richtungen sich immer diese kleinen Objekte annähern, und die Wahrscheinlichkeit war sehr gering, dass es wirklich nur Zufall ist, dass diese Häufung auftritt. Mhm. Und das war auch dann die Grundlage für sein Modell, für seine Annahme, dass eben Nibiru aus dem Süden kommt und wahrscheinlich aus der Gegend Skorpion. Das war eben das wahrscheinlichste Ergebnis des Modells mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit als der gegenüberliegenden Gegend, nämlich ungefähr im Stier. Mhm. XOR ist wieder mit einer Frage im Chat, und er sagt, dass also auf dieser Zwergsonne aufgrund der Schwerkraft, die offenbar enorm ist, wenn es also eine komprimierte Materie ist, die also ungefähr gleich einer lebenden Sonne ist, und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Masse einer Sonne komprimiert ist auf einen relativ kleinen Planetoid oder Planeten, dann hat man also mit Schwerkraft zu tun, die also, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie spekulieren, aber das Zigfache im Größenordnung über dem der Erde liegt. Und vor allem auch der Strahlung, dass da nichts lebt. Jetzt, okay, also Erdleben würde da nicht existieren können, das ist klar. Mhm. Aber generell, ich glaube, die Parameter für Leben sind relativ weit gesetzt, also von verschiedenen Verhältnissen. Und es wäre sogar möglich auf Jupitermond, dass sich Leben befindet. Na gut, also auf Europa weiß man ja, dass ein Riesenozean besteht, genau, der also von Eis bedeckt ist. Das hat übrigens Edward Hoagland herausgefunden, lange bevor das von der NASA, ich glaube 98, dann tatsächlich bestätigt wurde oder herausgefunden. Er hat das als erster diese Hypothese aufgestellt. Mhm. Und das stimmt natürlich, dass also die Parameter für Leben sehr weit sind. Ich meine, wir wissen zum Beispiel heute, dass also in Untiefen des Meeres, wo also keine Sonne hinkommt, ja, auch extremer Druck, wo also extremer Druck herrscht, allein durch vulkanische Wärme, durch Wärmequellen Lebewesen existieren, die teilweise auch sehr groß sind, etc. Also, und man spekuliert also jetzt, dass auch auf so einer braunen Zwerg, dass dort Lebewesen existieren könnten, die deren Biologie aber dann offenbar sich von unserer völlig unterscheidet. Nun gut, das heißt also, der 10. Planet ist, du sagst also, bereits zum Teil bestätigt. Jetzt zum Beispiel Ed Dames, ein berühmter oder einer der bekanntesten, einer der ersten Remote-Viewer, die es jemals gab, zumindest im Westen, der also für die CIA in den 70er Jahren das Remote-Viewing-Programm auf die Beine gestellt hat. Und übrigens auch diese Sonneneruptionen, die jetzt passieren, vor Jahren schon vorausgesagt hat, als ihm alle noch sagten, du spinnst wohl, weil das ist in einer Zeit, wo die Sonne schon längst wieder abgeklungen ist. Ja, ja, genau. Und auch noch mehr vorausgesagt hat, dass es nicht so angenehm ist. Dieser Mann hat aber auch, sagt aber auch, dass also Nibiru existiert, was ich recht interessant finde. Aber was sind jetzt die Implikationen? Na gut, wir haben also eine weitere Sonne, die um unsere Sonne kreist. Na schön. Warum sollte man sich da jetzt weiter drüber aufregen? Eben, weil die Erdveränderungen darauf hindeuten, dass er sich auf dem Weg ins innere Sonnensystem befindet. Und was natürlich jetzt das aktuelle Thema ist, ist die Sonnenaktivität, die noch Berechnungen etlicher Wissenschaftler jetzt so extrem war, wie seit mindestens über 1000 Jahren nicht mehr. Richtig, das hat man aus Messungen, die man im polaren Eis, glaube ich, durchgeführt hat. Dort wird ja quasi, das zeichnet ja... Die Konzentration, die schwankt in Abhängigkeit von der Sonnenaktivität. Das heißt, so konnte man das einigermaßen zurückverfolgen, auch wenn es erst die Sonnenbeobachtung mit Teleskopen seit ein paar Jahrhunderten gibt. Ja, das heißt mindestens 1000 Jahre, aber das ist natürlich, es kann auch deutlich länger sein. Es wurde, glaube ich, nur bis ins Jahr 850 zurückverfolgt. Und dieser Nibiru soll eine Umlaufzeit von etwa 3650 Jahren haben. Das heißt, es wäre logisch anzunehmen, dass es das letzte Mal eben ungefähr vor 3500, 4000 Jahren eine ähnliche Sonnenaktivität gegeben hat. Also das wäre interessant, genau diese Werte zu überprüfen. Das wäre auch deshalb interessant, weil ja die Sumerer gesagt haben, dass Nibiru eine Umlaufzeit von 3600 Jahren hat. Genau. Das würde ja dann genau zusammenpassen. Ja, das wäre prüfenswert, auf jeden Fall, was jetzt die Sonne für ein Verhalten zeigt, und unter Anführungszeichen ist extrem. Das heißt, es gab zuletzt Sonneneruptionen, die nie von dieser Stärke beobachtet wurden. Das heißt, es gibt drei Klassen von Sonneneruptionen. Die X-Klasse ist dann die stärkste, und es war eigentlich schon jenseits der Instrumente. Das heißt, ja, ich habe das in den News schon gebracht. Also Dr. Ernest Hildner schätzte das Ganze auf zwischen X25 und X30. Mhm. Und es war also bei X20 hören die Instrumente auf, genau, zu messen. Dann sind sie in Serie. Und er hat auch gesagt, das finde ich auch recht interessant, dass jetzt natürlich die Instrumente für die neuen Beobachtungssatelliten, die sie dann jetzt da in den Orbit schicken, das heißt also sehr weite Orbits rund um, also zwischen Erde und Sonne, dass sie diese auf bis zu X50 eichen. Mhm. Was natürlich, ja, insofern... Fragt man sich, warum, ne? Wenn ja, das nur eine große Ausnahme ist. Ja, ja. Okay, also ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Diese Sonnenaktivität, also ich habe in den News auch gebracht, einen Herrn Jim Kenny. Kennst du den vielleicht zufällig? James McKenney, ja. Jim Kenny heißt er, glaube ich. Oder vielleicht ja, Jim ist der Kose oder der Nickname von James. Okay, ja. Der betreibt ja auch eine Website und behauptet also stock und steif, sehr zum Missfallen der etablierten Astronomie, dass Kometen auch Sonneneruptionen auslösen können, wenn sie an der Sonne vorbeifliegen und vor allem, wenn sie in die Sonne hineinstürzen, was natürlich also jetzt dem derzeitigen Modell von was Kometen sind widerspricht, weil dort sind das einfach schmutzige Schneebälle. Mhm. Wie glaubst du jetzt, wirkt sich das plötzliche Auftreten, so es denn so ist, eines braunen Zwergs aus? Oder ist die erhöhte Aktivität, die wir beobachten auf der Sonne und somit auch die Auswirkungen auf unser Wetter, sind die auf Nibiru zurückzuführen? Ja, ich glaube, dass es überhaupt nicht entscheidend ist, dass es wirklich eine Sonne ist. Das kommt primär auf die Masse dieses Körpers an, der sich annähert und sich dann zu einem Kometen entwickelt. Also die Theorie von McKenney ist, Planeten formen sich, oder Kometen sind die Vorformen von Planeten, ganz einfach gesagt. Sie entwickeln im Laufe der Zeit immer mehr Masse und irgendwann kommen sie in eine mehr oder weniger regelmäßige Umlaufbahn, nachdem sie vorher sehr elliptisch unterwegs waren. Das ist interessant, eingefangen. Denn angeblich ist ja auch die Venus ein Komet, der irgendwann eingefangen wurde von unserer Sonne. Venus ist, ja, das geht auch schon auf Velikovsky zurück, ähnliche Theorien, die sich etwas unterscheiden, aber nicht im Prinzip, dass eben die Venus das jüngste Mitglied unseres Sonnensystems ist und tatsächlich erst seit tausenden Jahren in dieser Umlaufbahn ist und nicht seit Milliarden Jahren. Das heißt, das ist ungefähr der Zeitrahmen, auch aufgrund der physikalischen Eigenschaften. Also Sitchin, der Autor des Buches Zwölfte Planet, hat das auch schon beschrieben und die Erklärung dazu, die Sumerer geliefert haben. Ich weiß jetzt auch, warum der Herr da in den Chat geschrieben hat, man hört dich, Tarek. Die Schaltung ist mich jetzt leicht anders und man hat uns jetzt, während wir in der Pause gesprochen haben, gehört, es tut mir leid, aber ich muss mich erst gerade gewöhnen. Also danke, XOR, leider habe ich es nicht kapiert. Okay, Entschuldigung. Ja, also Professor McKennys Show, er hat eine wöchentliche Radioshow, die ich mir jeweils am Donnerstag am Abend und das ist leider laut unserer Zeit dann 2 oder 3 Uhr in der Nacht. Das heißt, ich höre mir sie im Archiv an, fast jede Show, ist wirklich sehr empfehlenswert. Wie auch Crop FM natürlich im Archiv jetzt dann nachhörbar ist, wie alle Sendungen in der Past Show Sektion. Und es gibt also leider nichts Vergleichbares auf Deutsch. Ne? Er ist in seinen Theorien ziemlich einzigartig. Mhm. Und es nimmt ziemlich kuriose Formen an. Also war zu Gast bei einer anderen Show vor einiger Zeit und dann hat sogar der NASA-Chef dann nachher angerufen bei der Show, um sich wahrscheinlich, also er hat nicht erwähnt warum, aber wahrscheinlich um sich zu beschweren, einfach weil er die Theorien, die offiziellen, derzeit gültigen Theorien sehr stark in Frage stellt und auch die NASA massiv angreift, die eben primär militärischen Charakter hat. Was er hat. Ja, eben, ja. Und leider. Und auch große Ressourcen verschlingt und gleichzeitig keinen echten Output liefert, sondern sehr viel tut, um, sagen wir mal, die Wahrheit fernzuhalten von der Öffentlichkeit. Ja, das kann ich, zumindest aus dem, was ich bis jetzt so von Richard Hoagland und anderen entnehmen konnte, nur bestätigen. Ja, also Richard Hoagland ist ja auch ein früherer NASA-Mitarbeiter und nein, er war bei CBS und er war also irgendwie der Verbindungsmann während der Mondmission und zwischen NASA und also für die NASA hat er nie gearbeitet. Aber, also, okay, ja. Aber er war immer sehr eng. Ein Insider, ja, das schon. Ja, NASA-Insider. Mhm. Und die Theorien oder das Grundgerüst ist eigentlich der Theorie, dass das Sonnensystem ein Kondensator ist, wo sich ein negativer Pol auf der Sonnenoberfläche befindet. Und der zweite negative Pol sehr weit draußen. Und das heißt, das Sonnensystem funktioniert sehr stark nach elektrischen Gesichtspunkten. Und Kometen können dann diesen Kondensator teilweise oder zur Gänze entladen. Und das ist das eigentliche oder das dramatischste Problem dadurch. Mhm. Das heißt, vor allem, wenn sie einen sehr langen Schweif ausbilden. Also dieser Schweif ist also nicht geschmolzene Materie, die also von diesem überdimensionalen Schneeball abgegeben wird, sondern das ist ein elektromagnetisches Phänomen. Meinst du das? Ja, es kann von der Konsistenz her oder von der Beschaffenheit eben eine Art Kurzschluss bewirken. Das ist das zentrale Element. Mhm. Und dadurch kommt es dann zu diesen Entladungserscheinungen auf der Sonne. Genau, das heißt, auch bei kleineren Kometen, wenn sich die annähern, kommt es schon zu erhöhter Sonnenaktivität durch diese Entladungen. Wobei das schon beginnt bei wirklich sehr kleinen Kometen, das heißt, wo der Kern nur etliche Dutzend Kilometer groß ist und dann der Schweif war dann sehr, sehr viel länger. Und wenn Nibiru kommt ins innere Sonnensystem oder zumindest ja, irgendwo bei der Bahn Pluto, das so genau ist das sehr schwer zu sagen, dann kommt es zu größeren Entladungen. Das heißt, der Schweif kann dann bis zu hunderte Millionen Kilometer lang werden. Das ist auch das, was die antiken Kulturen beobachtet haben, nämlich dass dieser Schweif so groß war, dass er den ganzen Himmel durchmaß und ja sogar zwischen Mars und Erde dann eine Verbindung herstellte. Ja, und durch diese Entladungen, durch diese elektrischen Effekte im Sonnensystem wird auch die Sonnenaktivität angeheizt und dadurch die Bildung von Sonnenflecken und auch von Sonneneruptionen. Das ist das, was wir natürlich derzeit sehen. Also nach Forschungen ist die Sonnenaktivität der letzten Jahrzehnte schon sehr viel stärker als die des letzten Jahrtausends. Und jetzt in den letzten Jahren, obwohl wir schon das Sonnenfleckenmaximum hinter uns haben sollten, steigt sie ja immer mehr an, dramatisch. Was ich in diesem Zusammenhang sehr interessant finde, ist, dass es ja statistische Wahrheiten gibt, die besagen, dass also in Zeiten von erhöhter Sonnenaktivität, und das ist jetzt nicht nur diesen 11-22-Jahres-Rhythmus, sondern auch die Sonne hat auch darüber hinaus anscheinend erhöhte Aktivität, wo also auch diese Sonnenfleckenphasen stärker ausfallen, in so einer befinden wir uns gerade, und dann wieder welche, wo also weniger Aktivität auftritt, und dass also in diesen Phasen eines Aktivitätshochs, dass da zum Beispiel die Fruchtbarkeit steigt, aber auch das Aggressionspotenzial, Schizophrenie, ja. Und ganz viele sehr interessante statistische Beobachtungen, die belegen, dass wir sehr wohl nicht nur unsere Satelliten und unsere elektrischen Geräte auf die Sonne reagieren, sondern auch wir selbst. Und das vermute ich ja schon sehr lange. Ja, ja. Ja, in jedem Fall. Also was die antiken Kulturen berichten, und was anscheinend jedes Mal bei jeder Passage des Nibiru der Fall war, es hat sich ja nicht nur die Sonne erhitzt, sondern auch das ganze Sonnensystem und auch die Menschen. In dem Fall, ja, wenn man erhitzt ist, neigt man zu Kurzschlusshandlungen. Also das ist eigentlich wieder der sprachliche Konnex zu den elektrischen Phänomenen. Das heißt, es wird, um in der Sprache der Elemente zu bleiben, das Element Feuer gestärkt. Wenn das Element Feuer gestärkt wird, das haben wir jetzt natürlich im Klima gesehen, diesen Sommer, hängt natürlich auch sehr stark von der Sonnenaktivität ab, zumindest in Europa, diesen Jahrtausendsommer, muss man eigentlich dazu sagen. Ja, das heißt, die Stärke des Elements Feuer und auf einer geistig-spirituellen Ebene ist ja dann Feuer jenes Element, das die Transformation ermöglicht. Das heißt, wir brauchen anscheinend diese erhöhte Aktivität wiederum, um uns zu transformieren. Ja, genau, da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Das Stichwort Tonvalo, man hat sie jetzt schon in der Pause gehört, dass das eines der Punkte ist, die wir ansprechen möchten. Tonvalo spricht, ist ja einer derer sehr interessanten Individuen, die von einer Transformation, die uns in den nächsten 10 Jahren auch wieder angesprochen, diese vorher schon erwähnte Zeitspanne 2010 bis 2015, also eine, dass diese Transformation also durchaus auch damit zusammenhängt, dass die Sonnenaktivität höher ist. Ist das, wie, in welche Richtung glaubst du, ist da die Kausalbeziehung? Man verursachen wir durch unser Erwachen sozusagen die erhöhte Sonnenaktivität oder wird es ausgelöst durch die erhöhte Sonnenaktivität? Ich meine, ist ja auch eine Frage nach dem Huhn und dem Ei, ne? Ah, okay. Ich glaube, dass diese Prozesse immer zusammenhängen und das ist auch der heutige Denkfehler in der Spaltung zwischen Astronomie und Astrologie zum Beispiel. Ne? Das heißt, was leider auch so ist, die Astrologen, zumindest in Europa, nehmen diese Phänomene überhaupt nicht wahr. Also ich war jetzt in Kalifornien im Oktober auf der Konferenz aber auch zu diesem Thema gesprochen und da war schon die Resonanz sehr viel größer. Es war dann auch ein Teilnehmer dabei, der in Kontakt steht mit Richard Hoagland, ein Freund von ihm eigentlich. Also da ist dieses Bewusstsein über diese Zusammenhänge, auch über den 10. Planeten und über die Sonnenaktivität sehr viel höher als bei uns. Und also die Astrologen wissen überhaupt nichts davon, die Astronomen wissen es, aber können es kaum erklären. Zumindest die herkömmlichen. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr prognostiziert, dass man dieses Jahr schon merken würde, dass durch die rapide Klimaveränderung die Ernten zurückgehen. Ne? Also nicht in Jahrhunderten oder Jahrtausenden, sondern dieses Jahr schon. Und das sehen wir. Also die EU hat dann ein Exportverbot verhängt. Und das wird sich natürlich extrem zuspitzen. Ne? Das heißt, extremer die Aktivität wird, desto extremer wird das Wetter und fruchtbar ist ja normalerweise eher die Mitte. Ne? Das heißt, extreme Kälte schadet, extreme Hitze, extreme Trockenheit, extreme oder Überschwemmungen, das heißt, das alles senkt ja den Ertrag in der Landwirtschaft. Und ja, zurück zu Trunvallo Melchizedek, der hat die Botschaften erhalten von Älteren, von der Hopi und der Mayas, die bestätigt haben, dass am 16. August die neue Energie angekommen ist. 16. August in diesem Jahr. Und was wir seither gesehen haben, ist ziemlich beeindruckend. Ne? Also die Prognose war, dass bis Dezember es schon zu sehr großen Erdveränderungen kommen würde. Wir hatten im September, oder das erste war eigentlich, waren die Stromausfälle in den USA und dann auch in Europa. Und das Merkwürdige dabei ist, dass ja die Erklärungen bei weitem nicht ausreichen dafür. Na, wie gesagt, also die Erklärungen, die ich gehört habe, die ich jetzt am ersten kaufe, sind Hackerattacken. Es ist möglich, ja, aber es passt, sagen wir mal, ins Bild, obwohl die Sonnenaktivität nicht extrem war. Ne? Zum Beispiel 1989 wurde in Kanada die Stromversorgung durch eine Sonneneruption lahmgelegt für einige Tage. Hm. Das war zumindest zum Zeitpunkt der Stromausfälle in den USA und Europa nicht der Fall. Also gab es jetzt erhöhte Sonnenaktivität während dieser Stromausfälle, oder? Kaum. Sie war schon erhöht, aber nicht so erhöht, wie sie derzeit ist, also seit einigen Wochen. Aha. Also ich glaube, dass da andere Phänomene dafür verantwortlich sind. Schon, ja. Jetzt, wenn man davon ausgeht, dass es keine Hacker waren. Es wäre eher möglich gewesen, dass sie ein Tesla-Experiment durchgeführt haben. Also das war die erste Vermutung. Aber das hätte wohl dann auch noch für die USA zugetroffen, nicht für Europa. Bei einem Tesla-Experiment braucht man auch, um das in Gang zu bringen, sehr große Mengen an Strom. Und möglicherweise, ja, wenn man das, ja, ist es dort zu einem Engpass gekommen. Mhm. Aber das glaube ich momentan auch nicht. Also was genau passiert ist, auf jeden Fall, es war merkwürdig, dass kurz nach diesem 16. August bereits der größte Stromausfall in der Geschichte war, der USA, und dann kurz darauf im September massivste Erdbeben, Stärke 8,5 auf der Richterskala. Also Erdbeben dieser Stärke sollten alle 5 Jahre vorkommen und wir hatten aber 3 innerhalb, glaube ich, von 10 Tagen. Das ist auch wiederum extrem. Und dann jetzt seit Oktober die Sonnenaktivität. Ich muss kurz so Fragen aus dem Chat gehen. Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Also gibt es auch, also zumindest statistische Beobachtungen. Man hat jetzt nicht wirklich, außer eben natürlich, dass das elektrische Phänomene dafür verantwortlich sein könnten. Mhm. Statistisch zumindest kann man belegen, dass also Erdbebenaktivität etc. erhöht ist bei erhöhter Sonnenaktivität. Ja, ja. Hannes fragt aus dem Chat, wie groß wird Nibiru geschätzt? Vielleicht zuvor noch von XOR, der sagt, was ich sehr interessant finde, dass also ohne Magnetfeld kein Lebewesen überleben kann. Und dazu gab es also schon Zero-Feld-Versuche. Ja, ja, aber unser Leben. Unser Leben, ja. Was ich mir jetzt gerade frage, was ist eigentlich jetzt mit zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich auf den Mars fliegen, da kommen wir aus dem Magnetfeld der Erde hinaus und müssen ja dann ziemlich lang quasi in einem magnetfeldfreien Raum existieren. Aha. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das Magnetfeld des Mars ist, es ist aber auf jeden Fall um Größenordnungen kleiner als das von der Erde wahrscheinlich. Das heißt, das ist auch interessant, vielleicht gibt es da überhaupt ein prinzipielles Problem mit also solchen interplanetaren Reisen, solange man das zumindest nicht irgendwie simulieren kann. Aber okay. Und dann also von Hannes die Frage, wie groß wird Nibiru geschätzt und ab welcher Distanz könnte er einer größeren Anzahl von Hobbyastronomen voraussichtlich gesichtet werden? Das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Also es gab ja schon diese berühmte Nancy Lisa, genau, die hat ja also die ist ja ziemlich eingefahren, weil die hat ja gesagt, dass also im April kommt er und man sieht ihn dann, roter Punkt und so. Nichts ist passiert. Weshalb das Thema natürlich jetzt immer schwieriger wird zu behandeln. Aber okay, du sagst also, der ist sehr wohl im Anmarsch. Und ab wann wird er denn jetzt dann sichtbar sein? Weil ich nehme mal an, man wird den sicherlich auch mit, sagen wir mal, handelsüblichen Teleskopen beobachten können, oder? Schon, aber das wird sicher noch dauern. Nämlich die Logik ist die folgende. Nancy Lieder ist eine Frau, die behauptet, sie ist mit außerirdischen Kontakt und von diesen hat sie Informationen erhalten zum Nibiru. Und McKenna selbst, oder es war schon Ende 2002, gab es schon Vermutungen, dass die NASA dahinter steckt. Und durch eine spezielle Bildkodierung hat dann Professor McKenna selbst herausgefunden, eigentlich den Beweis erhalten, dass tatsächlich die NASA dahinter steckt. Das heißt, die NASA verwendet eine ganz bestimmte Bildkodierung und bei einem angeblichen Amateur-Astronomen-Bild war genau diese Kodierung festzustellen. Und der Punkt ist ja auch der, ich glaube, Tarek, du arbeitest in einem Softwarehaus, wie viel kostet bei euch eine Seite oder ein Websystem mit 12.000 Seiten, so ungefähr? Wir berechnen nicht nach Seiten, sondern nach der Anzahl der User. Ja. Also sicherlich ziemlich teuer, ne, wenn man das in Auftrag gibt. Naja, das wäre dann, wenn du also den Content-Provider da diese Seiten erstellen, ja, das ist sicher nicht billig, aber ich habe keine Ahnung, wie teuer das ist. Kommt drauf an, was. Ne? Ja. Naja, also ich schätze wahrscheinlich schon mindestens ja, $100.000 oder Euro. Ne? Ja, gut, da kriegst du ja. Das ist realistisch. Das heißt, das war nicht jemand mit einem Privatinteresse da dahinter, sondern eben eine große Institution, die das... der Zweck war eben, das lächerlich erscheinen zu lassen. Das heißt, das Thema Planet X soll gekoppelt werden mit Nancy Lieder, verrückter Frau, und die mit Außerirdischen spricht. Genau, und damit ist das Thema abgehakt. Wobei es aber natürlich schon damit gekoppelt ist, denn wenn man also auf die Aufzeichnung der Sumera schaut, dann sprechen die sehr wohl von den Anunnaki. Das stimmt, ja, aber es ist nicht notwendigerweise. Das heißt, man kann ja sagen, wurscht, was da drauf passiert auf diesen Planeten oder was es auch immer ist, oder ein brauner Zwerg, er nähert sich uns an. Ne? Also man kann es ja auch ganz ohne den betreiben und das wäre vielleicht sogar empfehlenswerter, weil ja, das dann seriös erscheint. Und die Logik dahinter ist ja, es war eine geplante Falschinformationskampagne und das hat nur dann wirklich einen Sinn, wenn man davon ausgeht, dass also es war eine programmierte Enttäuschung, prognostiziert war Mai 2003 für die Wiederkehr. Wenn man davon ausgeht, dass dann die tatsächliche Wiederkehr nicht erst 10 oder 20 Jahre später ist, weil dann hätte diese ganze ziemlich teure Kampagne ja nichts gebracht. Das kann sich keiner mehr erinnern. Das heißt, es wäre für die Medienarbeit dann überhaupt kein Vorteil mehr. Andererseits, also dieses Datum war schon sehr lange vorgegeben, schon Jahre voraus, musste man so weit kalkulieren, einen Spielraum lassen, einen zeitlichen, um auszuschließen, dass er tatsächlich schon gesichtet wird während dieser Zeit. Ne? Das wäre natürlich auch eine große Enttäuschung, weil das Ziel ist ja zuerst, möglichst viel Begeisterung und deren Interesse zu wecken und sie dann zu enttäuschen. Also ich gehe davon aus, so das Sinnvollste rein von einer Medienperspektive wäre ja, dass er ungefähr 2-3 Jahre nachher entdeckt wird nach dieser Kampagne. Das heißt, das würde ungefähr diese Kriterien am besten und medialsten befriedigen. Jetzt, und, ja. Und das ist eigentlich auch in Übereinstimmung zum Beispiel mit dem Bibelcode, der meint, also der vom Kometen spricht im Jahr 2006. Wobei das eigentlich zwischen September 2005 und September 2006. Bibelcode, vielleicht ein bisschen eine hintergründige Information, was meinst du damit? Ja, Bibelcode im Alten Testament, das ist die Theorie, dass das Alte Testament die Informationen, alle Informationen über die Zukunft enthält. Das heißt, das wurde getestet nach einem bestimmten Verfahren. Man nimmt zum Beispiel nur jeden 50. Buchstaben und schaut dann, ob was Sinnvolles rauskommt. Kann auch die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass dieses sinnvolle Resultat dann eben Zufall ist oder nicht. Und es sind zum Beispiel ja alle 50, die 50 größten Wissenschaftler oder sonstigen bedeutendsten Personen mit dem Geburtsdatum drin gelistet. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das auf Zufall zurückgeht, ist astronomisch gering. Ja, okay. Und du hast dieser Bibelcode erwähnt, 2006 im Zusammenhang mit dem Kometen. Und das erscheint mir ja ein ziemlich realistisches Datum. Das heißt, ich glaube, dass es bis dorthin also auch ganz offiziell von überall bestätigt wird. Oder das auch von, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo er mit Hobby-Teleskopen gesichtet werden kann, weil spätestens ab diesem Zeitpunkt ist dann eine Geheimhaltung ja kaum mehr möglich. Ne? Oder nur eine Frage der Zeit. Du wagst also eine weitere Vorhersage. Sehr mutig. Aber gut. Vorhersage, also, ja, also das ist das, ich glaube schon, dass es ziemlich sicher in den nächsten 10 Jahren der Fall ist und eben für diese Entdeckung dann in einigen Jahren und dann bis er bei uns wäre, eben ja in etwa 10 Jahren. Das heißt, das ist natürlich eine Prognose wie die andere, die falsch sein kann, und es ist nicht einmal für die Wissenschaftler klar, wann er genau kommen wird, weil einfach Kometen unberechenbar sind. Und das hat man auch beim Hale-Bopp gesehen. Die können ihre Bahn, sie verändern ihre Bahn de facto täglich, ne? Auch durch die elektrischen Effekte, durch die Schweifausbildung, die sind ziemlich unberechenbar. Manfred, warum glaubst du jetzt eigentlich, also du hast vorhin jetzt erwähnt, dass also wieder mal die böse Nase an dieser Vertuschungskampagne, womöglich sogar durch diese äußerst obstruse Website von dieser Dame namens Nancy Leader, beteiligt ist. Das heißt, mit großem Aufwand wird das also betrieben, relativ großer Aufwand, muss man sagen. Schon, ja. Wie teuer sie jetzt auch immer war, allein schon die Bandbreite, die zu bezahlen ist, wahrscheinlich nicht so ohne. Du sagst jetzt also, dass dieser Aufwand betrieben wurde, um zu vertuschen, dass es diesen Planeten gibt und um quasi da ein bisschen Zeit zu gewinnen. Jetzt wäre meine Frage, Zeit für was? Zeit primär für die Insider, damit die sich eindecken können. Also es gibt angeblich mittlerweile Höhlenstädte, die rein zu diesem Zweck gebaut wurden. Das Gute ist von Höhlen, warum sie wahrscheinlich ausgewählt wurden, ist, dass sie einen guten Schutz dann gegen Strahlung bieten, wenn man relativ tief drinnen ist, irgendwo im Berg. Das heißt, wenn wirklich das Magnetfeld zusammenbricht der Erde und es zu einer Umpolung kommt, werden wir vollkommen ungeschützt. Und da ist man natürlich in einer Höhle gut aufgehoben. Nämlich gegenüber den Sonnenwinden, was ja äußerst unangenehme Folgen haben kann. Ja. Und der Punkt ist natürlich der, dass die Kataklysmen, die zu erwarten sind, zumindest im historischen Vergleich, sehr schwierig werden. Und wenn das heute bekannt werden würde, würde das wahrscheinlich eine Massenpanik auslösen. Das heißt, die Ratio dahinter ist, man möchte das ganze Werk jetzt weiterlaufen lassen und dann ist es halt plötzlich, ja, tut uns leid, leider kommt da jetzt doch der 10. Planet und wie verschüssen sich eben, dann die Eliten in ihre Bunker? Genau, und es soll das ungestörte Leben, der Kapitalismus basiert ja sehr stark auf Vertrauen, ne? Weil wer investiert, wenn er weiß, also wenn die Zukunft der nächsten Jahre unsicher ist, ne? Bricht sofort die Investitionstätigkeit massiv ein und damit kommt es natürlich eigentlich mit sehr geringer Zeitverzögerung zu einem Wirtschaftskollaps, ne? Weil ja auch dann also die ganze Verschuldungsproblematik und all diese Dinge, die momentan auf der wirtschaftlichen Ebene schon latent vorhanden sind, die würden sofort schlagend werden. Und es ist natürlich, die Logik ist vielleicht gar nicht so von der Hand zu weisen. Ne? Weil die Zerstörungen werden massiv sein und es würde zu einem, wahrscheinlich zu einem sozialen Chaos führen, ne? Zu einem Zusammenbruch der normalen Ordnung, ne? Der geordneten Verhältnisse durch ja, das Gewaltmonopol beim Staat liegt. Das heißt, wir wären ein bisschen mehr in, der Wolf ist in dem Menschen-Wolf-Phase vermutlich. Ne? Mhm. Und das ist die Ratio dahinter, diese Dinge erstens so lange wie möglich totzuschweigen oder zu verbergen. Und hier sind eigentlich überraschenderweise ja die Russen dann viel freizügiger mit ihren Informationen. Und dann, wenn die Informationen hier sind, werden wir natürlich auch, also dann wird es natürlich so laufen, feines wurde ein Komet entdeckt, schön, also das, den kann man sich anschauen mit dem Teleskop und ja, es wird natürlich dann niemals die Verbindung fallen zu den Ereignissen, die derzeit schon im Sonnensystem stattfinden, ne? Der Sonnenaktivität, der Erhitzung, also der Erwärmung aller Himmelskörper, also der Planeten vor allem zum Beispiel vom Mars. Da ja vor allem auch die Verbindung, die zum Beispiel Jim Kenney möglicherweise aufgedeckt hat, ja von der Astronomie nicht anerkannt wird. Das sowieso, ja. Also es, diese Theorien, also einerseits ist natürlich Wissenschaft generell strukturkonservativ, wie jede bürokratische Organisation im weitesten Sinn. Das heißt, jene, die die Macht haben, und in dem Fall ist es Macht, heißt Wissen über Theorien, die lassen kaum davon ab oder nur, wenn es unbedingt notwendig ist und nicht mehr zu vermeiden. Das heißt, neue Theorien werden natürlich auch hier in der Wissenschaft mit großer Skepsis erwartet und sie manipulieren, das verfolgen sehr viele. Die NASA manipuliert auch die Daten dahingegen, dass die Widersprüche zu den herkömmlichen Theorien nicht so auffallen. Ein interessanter Punkt, weil du jetzt gerade wieder gesagt hast, NASA-Vertuschung etc. SOHO soll im Dezember für einen Monat abgedreht werden, und zwar um Wartungsarbeiten durchzuführen. Das ist ja nun sehr interessant. Also wir befinden uns da wahrscheinlich am Rand. Also die Sonne kommt so schnell nicht zur Ruhe, das glaube ich zumindest in der Zwischenzeit. Ich glaube eher schon, nämlich im Dezember wird der Höhepunkt sein. Und genau da ist dann SOHO genau. Abgedreht. Ja, ja, das ist eine sehr clevere Planung natürlich, weil zumindest nach einigen prophetischen Quellen, glaube ich auch basierend auf Maya-Ältesten, dass im Dezember dann der Höhepunkt sein soll und gleichzeitig der vorläufige Abschluss. Also es stellt mir das eher so vor, wir hatten jetzt besondere Konstellationen, nämlich die harmonische Konvergenz am 8.9. Richtig, von der ich, von dem Hörer. Am 8. November, die das beschleunigt hat. Und dann kann einmal vielleicht für ein Jahr wieder etwas Ruhe einkehren, bis dann 2005 das wiederum sehr an Dynamik gewinnt. Ne? Aber jetzt der Dezember soll vermutlich den Abschluss bringen. Du sagst jetzt also, dass durch das Auftauchen dieser Sonne, dieser Verglühten sozusagen, sehr große Kataklysmen ausgelöst werden auf der Erde. Wahrscheinlich, ich nehme jetzt mal an, wenn das alles eintritt, was du da sagst, doch eine sehr große Anzahl der Weltbevölkerung ja, einfach auf der Strecke bleibt. Können wir da quasi nur da sitzen, wie die Sitting Duck, oder gibt es da irgendwas, was man tun kann? Ich meine, das ist ja eigentlich eine ziemliche, wie soll ich sagen, vermittelt ja eine große Hilflosigkeit, so eine Botschaft. Ich meine, wie gehst du persönlich damit um? Du glaubst ja jetzt wirklich, also du glaubst ja, dass diese Dinge eintreten. Wie geht man damit um? Ja, also ich warte persönlich auf den Beweis in der Form eben der Sichtung. Ich nehme an, dass dann zwischen dem Zeitpunkt der Sichtung und dem Zeitpunkt der Kataklysmen noch einige Jahre vergehen und es sollte mal für die materielle und auch geistige Vorbereitung einigermaßen ausreichen. Das heißt, du machst einen Frieden mit der Welt. Ja, also das kann ja nie schaden. Das stimmt, Frieden, ja. Frieden mit der Welt, aber sollte man auf jeden Fall, ja. die Form, also dieses zivilisierte Leben, und das sagen ja auch die Hopis, ne? Sie haben eigentlich jetzt schon im August die Luken dicht gemacht, was sie damit verbinden, dass sie sich auf den Zusammenbruch dieses zivilisierten Lebens einstellen. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist natürlich eine Trauerarbeit, die zu leisten ist, wenn man sich darauf vorbereitet, dass diese Annehmlichkeiten, diese zivilisatorischen, die ja sehr fragil sind in Wirklichkeit. Ne? Das heißt, was braucht es? Welche Kleinigkeit schon, um ganze Systeme eigentlich einstürzen zu lassen? Ja. Und diese Kataklysmen haben auf jeden Fall dieses Potenzial. Ne? Man sieht, was passiert, wenn er da in die Eisenbahner steigt. Genau, also das ist schon eine kleine Katastrophe. Und das ist natürlich de facto nicht, zumindest im globalen Vergleich. Und ja, also diese schon, ich glaube, wichtig ist das innere Einstellen auf diese Möglichkeiten. Ne? Bekannt ist es, bekannt sind die Dinge, die bei den vorhergehenden Passagen des Nibiru passiert sind. Die kann man nachlesen, die wurden von den Sumerern und eigentlich sehr vielen anderen Kulturen beschrieben. Und wie es dieses Mal sein wird, weil es ist ja jedes Mal etwas anders, kann man natürlich schwer sagen. Und Brunvallo Melchizedek hat natürlich eine etwas abweichende und im Grunde sehr optimistische Botschaft dazu erhalten. Nämlich, dass uns diese Kataklysmen, dass sie entweder sehr schnell vorübergehen oder uns gänzlich erspart bleiben. Ja, ich meine, es ist ja nicht das erste Mal. Ne? Ich meine, wir sind jetzt schon fast am Ende der Sendung, aber jetzt vielleicht noch kurz noch zum Ende hin, was passierte denn, wenn jetzt diese Umlaufzeit von 3600 Jahren stimmt, angenommen, wo gibt es denn die Anzeichen, was vor 3600 Jahren passiert ist? Da muss es doch auch... Ja, das war die Zeit des Moses, wo sich das Rote Meer geteilt hat. Moses hat also diese Turbulenzen genutzt, für seine Zwecke sozusagen. Die Teilung des Roten Meeres ist wahrscheinlich wirklich passiert, einfach dadurch, dass es teilweise zu Flutwellen kam und an anderen Stellen trat das Meer für eine kurze Zeit zurück. Das heißt, und es färbte sich rot, weil eben der Staub durch den Nibiru das Wasser rot verfärbte. Deswegen heißt es Rote Meer. Und man kann das verfolgen, es gab einige Jahrzehnte, also bei alten Baumringen, gab es einige Jahrzehnte sehr, sehr magere Jahre mit sehr dünnen Baumringen. Und der letzte Übergang war ziemlich sozial, sozusagen. Der Übergang vor drei Perioden war wahrscheinlich aufgrund Sonderverhältnisse wesentlich extremer. Das war eben die Sintflut. Da sprechen wir jetzt also vor ungefähr so 12.000 Jahren. Ja. Wo wirklich der Sintflut-Mythos findet sich, glaube ich, in 250 Kulturen und Mythen. Das heißt, es besteht kaum ein Zweifel, dass es die Sintflut wirklich gab und sie wurde... Das stimmt, ja, es ist auf dem ganzen Globus findet man überall dieselben Mythen. Ja. Ja. Da war es vermutlich aufgrund besonderer Konstellationen, das heißt, dass der Nibiru möglicherweise der Erde sehr nahe gekommen ist oder was auch immer genau passiert ist. Oder auch vielleicht auch durch galaktische Superwellen, das wäre eigentlich die zweite Möglichkeit, die ich heute nicht erwähnt habe, aber das ist eine Theorie von Dr. Paula Violet. Das kann auch Kataklysmen auslösen. Von der Zentralsonne ausgesendet, meinst du jetzt, oder? Vom galaktischen Zentrum. Ja, also man vermutet ja eine Zentralsonne oder ein schwarzes Loch. Oder was. Diese zwei Zyklen könnten wiederum synchronisiert sein, was aber eine Intelligenz voraussetzen würde, also nicht. Ja, 2012 ist ja angeblich unser Sonnensystem und das Zentralgestirn ausgerichtet. Das heißt, das würde ja durchaus dafür sprechen, dass da... Das genaue Datum kann man eigentlich nicht sagen. Richtig, das spielt sich eigentlich in so einem Streubereich. Es spielt sich in einem sehr großen Streubereich von fast 300 Jahren ab, das muss man auch sagen. Naja, es ist schon gering. Also ja? Meines Wissens ist es 1998 bis 2000, eben ungefähr 14, ist eine Konjunktion. Hm. Es gibt aber auch andere Theorien, die vom weiteren Stolper, also Michael Scallion, wenn er dir was sagt, der beschreibt das in seinem Buch, dass das ein breiter Stolper auch sein könnte. Ja, sicher möglich. Also das wäre dann das Zentrum in diesem breiteren Band. Ja, also wir sind jetzt leider wirklich dann am Ende dieser Sendung, die ich sehr spannend fand. Aber abschließend vielleicht das alte chinesische Sprichwort, oder eigentlich ist es ein Fluch, mögest du in spannenden Zeiten leben, ereilt uns in voller Wucht, das heißt in den nächsten 10 Jahren, wie es ausschaut. Vermutlich, ja. Also es wird eigentlich täglich mittlerweile bestätigt. Das ist richtig. Dass die Prozesse immer mehr an Fahrt gewinnen, wo auch immer genau der Endpunkt dieses Prozesses ist. Naja. Was glaubst du persönlich, wo dieser Endpunkt ist? Schwer zu sagen, weil natürlich würde ich hoffen, dass es so wie Trunvalo Melchizedek ist, das heißt, dass diesmal diese furchtbaren Kataklysmen nicht auftreten. Ne? Über den habe ich auch schon mal eine Sendung gemacht, also falls sich irgendwer jetzt da über diesen Namen wundert, gibt es eine Sendung darüber, diesen Mann. Also Trunvalo hat ja eine ziemliche Frohbotschaft, wenn man will. Das heißt, er sagt ja, dass das alles nicht so schlimm wird und wir eher quasi gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgehen. Also davon gehe ich aus, dass die Menschheit gestärkt hervorgeht, aber das bedeutet nicht, dass wir alle das überleben. Mhm. Und vor allem, was heißt gestärkt? Ne? Gestärkt wird man durch Krisen und durch Leiden. Ja, nicht nur, aber okay. Sicher nicht nur, aber leider großes. Zumindest funktioniert es momentan so. Ne? Das heißt, solange kein Druck von außen kommt, das ist wie mit Edelsteinen. Erst durch den großen Druck von außen wird eben aus Kohlenstoff ein Diamant. Und es kann aber auch anders gehen. Und natürlich ist es meine persönliche Hoffnung, dass es wirklich diesmal anders ist als bei den vorigen Passagen. Aber mit Sicherheit kann man natürlich momentan überhaupt nichts sagen. Naja, wir werden es beide erleben. Ja, hoffentlich. Sicher, ja. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich danke dir für die Einladung. Danke allen Zuhörern für das geduldige Zuhören. Und oh ja. Ich freue mich auf den nächsten Termin vielleicht, ja, irgendwann nächstes Jahr. Oh ja, sehr gern. Also schauen wir mal, dann so vielleicht im Frühjahr, dass wir wieder mal was machen zusammen und dann, vielleicht gibt es dann schon neue Erkenntnisse oder vielleicht ist es dann eh schon gar keine Frage mehr und wir wissen es alle. Möglich, ja. Möglich.